Ja, ihr Lieben, genau um diesen Gott, um diesen Jesus geht es. Und das ist auch das, was der Heilige Geist, worauf er immer hinweist, was seine Aufgabe ist. Und wir haben in diesem Jahr 3 Predigten schon gehört über den Heiligen Geist. Und das ist ein Thema, das mich beschäftigt und was ich ja jetzt nochmal aufgreife, weil es so viele verschiedene Blickrichtungen gibt, so viele Blickwinkel und es gibt so viel zu sagen. Und ja, die erste Predigt hat Bernd Groth gehalten, Pfingsten, dann im Juli hat er eine darüber gehalten. Ich habe das nochmal aufgegriffen vor ein paar Wochen. Da hatte ich das Wesen und das Wirken vom Heiligen Geist als Thema. Und ja, wir haben gelernt, der Heilige Geist ist eine Person, er ist die dritte Person der Gottheit und er begleitet uns und er lebt in dir. Und ich wünsche mir, dass du sein Wirken an dir und in dir spürst, wie er so seiner Aufgabe nachkommt und dich verändert. Und er hat dich auch schon vorbereitet darauf und vielleicht auch schon lange, bevor du dich bekehrt hast oder du dich hast ziehen lassen. Die Aufgaben vom Heiligen Geist nochmal ganz kurz aufgelistet. Hast du die Präsentation? Gut. Ich habe nicht viel Präsentation gemacht, hatte ich keine Zeit mehr für, aber ich habe mal 3 Punkte rausgegriffen. Einmal der evangelistische Dienst. Er lässt uns erkennen, dass wir vor Gott Sünder sind und zugleich erkennen wir Jesus Christus als Heiland und Erlöser. Er hat so einen organisch umgestalteten Dienst, habe ich das mal genannt. Das beinhaltet so das Umgestaltetwerden in das Bild Jesu. So immer mehr Früchte des Heiligen Geistes wachsen dann in uns. Und es bewirkt auch eine immer wachsende Verbindung der Gemeinde auf Jesu zu und auch unterhalb der Gemeinde, also innerhalb der Gemeinde. Und er hat so einen charismatischen Dienst, das heißt oder meint, dass der Heilige Geist dich mit Gaben ausrüstet. Er teilt Gaben zu zum Dienst. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen mehr beschäftigen. Aber ich mag einfach vorher noch mal beten. Herr Vater, und ich danke dir einfach, dass wir uns hier versammeln können und dass ja, du da Schutz gegeben hast, dass du auch jetzt in dem Sturm ja, bewahrt hast, dass hier in der Gemeinde nichts passiert ist. Und ich mag dich auch bitten, dass du dort, wo Schäden entstanden sind, dass du auch da zugegen bist und hilfst, Kraft schenkst und ja, Trost spendest. Ich mag dich ganz besonders bitten, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist hier wirkst, dass du unsere Herzen anrührst und uns ja Aha-Effekte gibst und lernen lässt, dass du uns immer weiter veränderst. Danke dafür. Amen. Der Heilige Geist wirkt so an so vielen Stellen. Er wirkt bei dir zu Hause, er wirkt beim Einkaufen, er wirkt auf der Arbeit, aber auch immer wieder im Gottesdienst. Und das wünsche ich mir, dass das hier so ist, wie Paulus beschreibt, im 1. Korinther 2, Vers 4, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Da, wo wir über die Kraft Gottes reden, da hört unser Machen auf. Der Heilige Geist ist ein großer Evangelist. Er überführt die Menschen von Sünde und ruft zu Jesus. Er malt ihnen vor Augen und er malt Jesus mehr oder weniger vor Augen und überzeugt die Menschen, dass sie Jesus nötig haben. Er wirkt ununterbrochen. In den ersten Bibelversen begegnen wir ihm, aber auch noch in den ganz letzten ist er am Wirken. Er lagert im Grunde über Stämme, über Länder, über Familien, über einzelne Personen und bereitet sie auf das Evangelium vor. An der Stelle möchte ich euch einfach mal ein Buch empfehlen. Ich habe das auch gelesen, das von Detmar Scheunemann. Das handelt über den Heiligen Geist, das heißt, und führte mich hinaus ins Weite. Das gibt's nicht mehr, das ist schon älter. Kriegst du aber noch bei einem großen Online-Handel, was mit A anfängt, mit N aufhört. für, ich glaube, ab 2,27 Euro lohnt sich. Also, das ist ein, Detmar Scheunemann war ein Pastor in einer lutherischen Kirche und hat vor Ort erlebt, wie Gott Aufbrüche schenkt, wie er Zeichen und Wunder schenkt. Und das beschreibt so seine Erlebnisse in Indonesien, wo er war. Und da er so ein nüchterner lutherischer Pastor ist, glaube ich, hat das Ganze noch viel, viel mehr Gewicht. Ich lese uns einfach mal eine Stelle vor, wie der Heilige Geist so Menschen vorbereitet. Unter den über 500 Christen aus den Erweckungsbewegungen auf Timor, die sich zu einem 10-tägigen Bibelkurs versammelt hatten, saß ein alter Mann, der in eigener Bildschrift die Hauptsachen des Unterrichts mitschrieb. Vor einigen Jahren hatte er noch als Opferpriester seines Dorfes den Götzen geopfert. Da hörte er eines Tages beim Opfern mit seinen Ohren Gottes Stimme, die ihn anrief: Bekehre dich zum lebendigen Gott. Auf der Stelle verließ er den Götzendienst und baute dem lebendigen Gott ein Haus, in dem er fortan an jedem siebten Tag mit seinem Dorf den lebendigen Gott anbetete, und zwar in Wort und Gesang. Er sang mir diese Lieder vor. In timoresischer Sprache enthielten sie Dank und Anbetung an den Schöpfer. Durch direkte Offenbarung empfing er den Schöpfungsbericht und zeichnete ihn in seiner Bildschrift auf. Er selber ist Analphabet. Er zeigte mir diese Zeichnungen, die in ihrer Reihenfolge dem biblischen Schöpfungsbericht entsprachen, auf vergilbten Blättern. Er empfing auch den Namen Jesus durch Offenbarung, auf den er und sein Dorf warten sollte. Und wirklich, 2 Jahre später bekam er die ersten Kontakte mit Christen. Auf die ersten Evangeliumsboten, als die ersten Evangeliumsboten in sein Dorf kamen, fanden sie eine wartende, alttestamentliche Gemeinde vor. Gott spricht in unser Leben und das können wir nicht machen. Das, so sehr wir uns auch bemühen. Der Heilige Geist ist in seinem Wirken so unberechenbar wie das Wehen des Windes, so wie es in Johannes 3, Vers 8 steht. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wir sind natürlich trotzdem beteiligt. Beim letzten Mal haben wir uns schon damit beschäftigt, als wir uns gefragt haben, wie wir mit Heiligen Geist gefüllt werden können. Wie machen wir das? Indem ich bete und glaube. Gott antwortet auf unsere Bereitschaft, ihm zu dienen. Mit einem Auftrag, mit Vollmacht, mit Gaben. Und ohne ihn können wir nichts tun. Jedenfalls nichts, was von ewiger Bedeutung wäre. Es geht halt um die Gaben des Heiligen Geistes. Ich lese den Text der Lesung einfach nochmal vor, damit wir ihn im Ohr haben. 1. Korinther 12, 1 bis 11. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besondere Fähigkeit zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, einen guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles aber bewirkt ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und alleine entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Bevor wir so ein bisschen auf die einzelnen Gaben eingehen, möchte ich einfach mal noch einen Rahmen zeichnen, den Gott diesen Geistesgaben schenkt. So drei Eckpunkte. Erstens, es muss klar sein, dass sie von Kindern Gottes praktiziert werden und so nicht mit dämonischen Gaben verwechselt werden können. Zweitens, die Gaben sind uns nicht zum Eigennutz gegeben. Es ist der eine Herr, der sie zum Dienst gibt. Und drittens, der Geist Gottes gibt, was er will und wem er es geben will. Er handelt völlig souverän. Zum ersten Punkt, es muss klar sein, dass sie von Kindern Gottes praktiziert werden und so nicht mit dämonischen Gaben verwechselt werden können. Das Kriterium für ein wirklich geistliches Leben ist ein eindeutiges Bekenntnis zu Jesus Christus. Im Vers 3 haben wir es gelesen. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Hier unterscheiden sich Zeichen und Wunder, die Gottes Geist wirkt, von allen dämonischen Phänomenen. Wo wir ein wirkliches Kind Gottes vor uns haben, sollten wir sehr vorsichtig sein mit dem, wie wir urteilen, mit unserem Urteil darüber, Gottes Handeln in Zweifel zu ziehen. Ich glaube, manchmal ist in manchen Situationen zu schnell von einem Geist von unten die Rede. Andererseits, wo das eindeutige Bekenntnis fehlt, da ist Vorsicht geboten. Ob jetzt weiße Magie, allmögliche Formen von Besprechung, fernöstliche Riten oder so der weite Raum der Esoterik, ohne den Glauben an Jesus ist es nicht vom Heiligen Geist. Es ist nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Die Gaben sind uns nicht zum Eigennutz gegeben. Es ist der eine Herr, der sie für alle zum Dienst gibt. Ein anderer Apostel schreibt in einem seiner Briefe vom Sinn und Zweck der guten Gaben Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Was steht da? Dient einander. Ich denke, zu sehr steht so bei den Gaben manchmal das Bedürfnis nach etwas Außergewöhnlichem oder nach der Wunsch, etwas Außergewöhnliches sein zu wollen, im Vordergrund. An der Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, was der Erweckungsprediger Torrey gesagt hat. Das habe ich beim letzten Mal auch vorgelesen. Er schreibt oder sagt, die Vorstellung, dass der Heilige Geist nur ein Einfluss oder eine Kraft ist, die wir empfangen und derer wir uns bedienen müssen, führt unvermeidlich zu Selbstvertrauen, Selbsterhebung und einer Parade des Ichs. Wenn du nur den Heiligen Geist für einen Einfluss oder eine Kraft hältst, über die du verfügen kannst und dir dann einbildest, du habest den Heiligen Geist empfangen, wird die unvermeidliche Folge davon sein, dass du umhergehst, als ob du zu einer höheren Kategorie von Christen gehörst. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Ich habe manchmal den Eindruck, wir waschen unserem Bruder, unserer Schwester lieber den Kopf. So soll es nicht sein. Der Geist Gottes gibt, was er will und wem er es geben will, und er handelt völlig souverän. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wir die Verwalter. Und im Griechischen steht das Wort, was Luther mit Gnadengaben übersetzt, steht da Charismata. Und das bedeutet Gabe, die aus Gnade geschenkt ist. Gaben sind die Gaben des Geistes sind einfach Geschenke Gottes. Und wir dürfen sogar mit Nachdruck darum bitten. Aber wir können sie nicht anklagen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und alleine entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Ihr Lieben, er entscheidet das alleine, wie er will. Und Paulus ist diese Wahrheit so wichtig, dass er am Schluss des Kapitels nochmal so rein rhetorisch fragt: Sind sie denn alle Apostel? Sind sie denn alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Haben sie alle die Kraft, Wunder zu tun? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen? Und die Antwort, die er hier erwartet, liegt eigentlich auf der Hand. Nein. Da ist es im Grunde nicht zu verstehen, dass es da Kreise gibt, die eine bestimmte Geistesgabe einfach als unverzichtbares Kennzeichen eines geistgetauften Menschen fordern. Hier steht, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und er alleine entscheidet, wie er das macht. So ist auch das Sprachengebet eine Gabe, die ich persönlich jedem Christen wünsche, aber die nicht jedem geschenkt wird. Wir wollen so einen ganz kleinen Einblick so in diesen Gabenkatalog, den Gott hier aufgestellt hat, machen. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob es wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er den anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Ich denke, ein paar Geschichten machen das ein bisschen deutlicher. Ich hatte das schon mal erzählt und Claudia hat das schon mal erzählt. Wir waren mal bei einem Heilungsseminar in Eutin. Da sind ein paar Geschwister aus der FEG Wetzlar, vom Gebetsteam des FEG Wetzlars nach Eutin gekommen, haben so ein kleines Seminar gemacht und haben über diese Gaben gesprochen, haben das ein bisschen erklärt. Und es gab auch, wie es so beim Seminar öfter ist, so eine praktische Übung. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wer benötigt Gebet und wer würde für andere beten? Es gab so zwei Gruppen und dann haben sich immer zwei zu einem dazugesellt, also zwei für einen gebetet. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, also ich habe mich weder in die eine noch in die andere Gruppe gemeldet. Ich hatte wahrscheinlich einen Auftrag vom Heiligen Geist bekommen, dafür zu beten, dass jetzt sein Wirken da wirklich massiv ist. Ich habe mich so auf die Empore verzogen und habe für die ganze Veranstaltung gebetet. Und Claudia hat unten auch gesessen und da waren halt zwei Schwestern, die haben für sie gebetet. Und zwar war ja das eine Bein immer kurz oder zu kurz und sie haben dafür gebetet, dass das wächst und es ist in dem Augenblick gewachsen. Sie hat es gespürt, sie haben es gesehen und das war jetzt, das sind Schwestern wie du und ich, hätte ich fast gesagt, da war Wirken Gottes am Werke. Und das ist auch spürbar, messbar und bleibend gewesen. Gott wirkt. Und wir dürfen da auch zuversichtlich sein. Und wenn du von Gott mit großem Mitgefühl zum Beispiel für Kranke ausgestattet bist, dann bitte Gott doch um die Gabe der Heilung. Ich glaube, wir könnten sie gut gebrauchen. Der Heilige Geist schenkt die Gabe der Heilung, der Heilige Geist schenkt Weisheit, er schenkt Erkenntnis und er offenbart Dinge, die kein Mensch kennen kann. Vielleicht zum besseren Verständnis noch eine Geschichte aus dem Buch. Auch Indonesien. Wo deutlich wird, dass Gott auch Sachen offenbart, die kein Mensch wissen kann. Es war Abend geworden. Wir hatten mit unserem Team nach 40 Kilometer Fußmarsch unser Ziel erreicht. Die Kirchenältesten dieser kleinen Gemeinde im Inneren von Timor begrüßten uns. Es war eine seltsame Begrüßung. Sie brachten einen kranken Kirchenältesten, der nicht gehen konnte, in die Kirche mit der Bitte, für ihn um Heilung zu beten. Da sagte ein Teammitglied: Das können wir jetzt noch nicht tun. Der Kranke hat Kollektengelder veruntreut. Und bevor er das nicht vor Gott in Ordnung bringt, können wir nicht für ihn beten. Dies Wort traf den Nagel auf den Kopf. Das Team war gerade erst angekommen und wir hatten keine Ahnung von der Gemeindesituation. Der Kirchenälteste tat Buße. Wir stellten uns im Kreis um ihn, beteten. Und Gott tat das Wunder. Er stand auf, nahm den Stuhl, auf den er hereingetragen worden war, und ging gesund nach Hause. Gott offenbart Sachen, die kein Mensch wissen kann. Gabe der Prophetie. Prophetie ist ganz sicher auch immer ein Teil der Verkündigung. Ich denke, Predigt ist, wenn der Heilige Geist im Spiel ist, wenn er da Einfluss nimmt. Und ich spüre das oft, dass mich Sachen beschäftigen, die ich dann irgendwann notiere, und irgendwann ist das wie so ein Puzzle, wo das zusammenkommt, wo ich weiß, ja, das war dran und das kann man nicht machen. Propheten waren es, die im Alten Testament in die jeweilige Situation gesprochen haben und Gottes Willen weitergegeben haben. Sie hatten die Aufgabe, Mut weiterzugeben. Sie hatten die Aufgabe, Warnungen auszusprechen. Und Gott hat ihnen Dinge offenbart, die keiner sonst wissen konnte. Ich war auch mal auf einem Prophetieseminar in Lüneburg. Auch da hört man dann, was es so ist und wie sie es anfühlt. Aber diese praktischen Übungen finde ich immer am spannendsten. Da haben wir uns mit 5 Leuten, also 5 Teilnehmer von diesem Seminar, zusammengestellt und haben gemeinsam gebetet und versucht zu hören, was uns der Geist sagt. Und wenn wir das Gefühl hatten, das ist für irgendjemand, der da also von den 5, dann haben wir ihm das gesagt. Und mir hat auch ein wildfremder Mensch, den habe ich vorher noch nie gesehen, habe ich auch jetzt nicht mehr gesehen, Sachen gesagt, die so in mein Leben passten, die mich so getroffen haben, in dieser Situation und die auch eigentlich die Zukunft, die ich jetzt schon so mitgemacht habe, genau getroffen haben. Das kann nicht einfach so passieren. Ich glaube, wir müssen uns oft oder viel, viel öfter einfach darauf einlassen, mal zu hören, was will Gott mir denn durch den Heiligen Geist sagen? Ist das irgendwas Wichtiges, was wir weitergeben können? Wem muss ich das sagen? Die Gabe des Glaubens. Also Glauben sollte ja jeder von uns haben, der Jesus nachfolgt. Ich glaube übrigens, dass alle Gaben in uns angelegt sind, dass Jesus die auf jeden Fall in uns angelegt hat, dass der Heilige Geist bestimmte Gaben, die er möchte, besonders fördert. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Strom vom Heiligen Geist, der die Bäume, die neben diesem Strom wachsen, wachsen lässt. Wenn der Heilige Geist bei mir Niedrigwasser hat, dann wird das nicht so doll wachsen. Dann bin ich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich muss mich dem auch so ein bisschen ausliefern. Es gibt Menschen mit besonders starkem Glauben, mit der Gabe des Glaubens, mit besonderem Maß. Glauben, den der Heilige Geist ihnen zu einem besonderen Zweck gibt. Eine Gabe, die er besonders entwickelt. Menschen, die Gott Großes zutrauen und die vielleicht nicht so angefochten sind wie andere. Da gibt es eine schöne Geschichte von dem theologischen Seminar in Dallas. Als es gegründet wurde, das war 1924, ist es schon beinahe wieder geschlossen worden aus finanziellen Gründen, weil sich alle Gläubiger, die da Geld bekommen haben, einen Tag ausgesucht haben, wo die das Geld haben wollten. Und dann wäre das fast wieder im Grunde im Aufbau schon wieder schließen müssen. Und dann haben die sich versammelt zum Beten. Am Morgen eines jeden Tages versammelten sich die Gründer des Seminars im Büro des Präsidenten zum gemeinsamen Gebet. Bei dieser Gebetsgemeinschaft war auch ein Harry Ironside zugegen und betete in seiner charakteristischen, erfrischenden Art: Herr, dir gehört die Welt. Auch das Vieh auf den tausenden Hügeln ist dein. Da solltest du nicht in der Lage sein, Geld für uns flüssig zu machen? Während sie noch beteten, stiefelte ein großer Texaner ins Sekretariat des Seminars und sagte: Ich habe gerade 2 Wagenladungen Vieh in Fort Worth verkauft. Ich wollte mit dem Geld ein Geschäft machen, aber es will nicht klappen. Nun habe ich das unbestimmte Gefühl, Gott möchte, dass ich das Geld diesem Seminar geben soll. Ich weiß zwar nicht, ob Sie es brauchen, aber hier ist jedenfalls der Scheck. Die Sekretärin nahm den Scheck, und weil sie wusste, wie kritisch die finanzielle Lage war, ging sie auf 10 Spitzen in den Raum, in dem gebetet wurde, und drückte Dr. Schäffer, dem Seminarleiter, den Scheck in die Hand. Es war genau der Betrag, der nötig war, um die Schulden zu decken. Dr. Schäffer sah, dass der Scheck von einem Viehzüchter aus Fort Worth stammte, wandte sich an Harry Ironside und sagte: Du Harry, Gott hat das Vieh tatsächlich verkauft. Die Gabe des Glaubens, ich denke, auch die können wir brauchen. Die Gabe, Geister zu unterscheiden, ja, was bedeutet das? Es ist oft nicht so leicht, das Wirken vom Heiligen Geist und zum Beispiel menschliche Anstrengungen, eigene menschliche Anstrengungen zu unterscheiden oder gar Dämonisches zu entlarven und zu erkennen. Und wir lassen uns alle leicht auch von Schlagzeilen oder Zahlen beeindrucken und viel in der Berichterstattung, wir kommen über Internet auch an unheimlich viele Sachen ran, wird für bare Münze genommen und entbehrt eigentlich jegliche Seriosität. Viele Kranke bleiben krank, obwohl die Statistik von so einem Veranstalter anderes sagt und sie halt geheilt geführt werden. Viele Versprechen haben sich vielleicht nicht erfüllt. Vielleicht war es auch nur so ein Beben in der eigenen Seele und das wurde dann als Wirken vom Heiligen Geist ausgewiesen. Ich weiß genau, dass Gott ganz, ganz viel machen kann und mehr, als wir uns, vor allen Dingen mehr, als wir uns jetzt vorstellen. Also da dürfen wir uns drauf verlassen. Aber wir können kein Wirken des Heiligen Geistes produzieren. Wir können uns ihm aber aussetzen, ihm zuwenden und uns füllen lassen. Ja, und die Sprachengabe, Zungenrede. Das ist die einzige Gnadengabe, die zu unserer persönlichen Erbauung gegeben wurde. Die anderen waren ja alle zum Dienst in der Gemeinde. Also wenn unsere Sprache nicht mehr reicht, um Anbetung auszudrücken, wenn wir um Worte ringen, wenn wir sprachlos werden, vielleicht auch im Empfinden der Gegenwart Gottes, dann tritt der Heilige Geist für uns ein. Und Paulus sagt im 1. Korinther 14, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Ich finde das eine sehr kühne Behauptung. Offensichtlich muss das ja für ihn eine tägliche Praxis gewesen sein. Unverzichtbar vielleicht für sein persönliches Verhältnis zu Gott. Und ich glaube, dass wir an der Stelle so 2 Dinge, oder wir sollten besser an der Stelle 2 Dinge auseinanderhalten. Zum einen sprechen wir von dem Heiligen Geist, der auf die Menschen gefallen ist, wo sie in anderen Sprachen geredet haben. Das waren tatsächlich Fremdsprachen. Das hat Bernd in dem 2. Teil Heiliger Geist auch so erklärt und ausführlich. Ich kann euch übrigens empfehlen, hört euch die Predigten einfach im Podcast nochmal an. Das ist da sehr einfach und dann habt ihr vielleicht den Zusammenhang. Aber Luther zum Beispiel übersetzt mit in Zungen reden, hier bei der Gabe. Und Paulus sagt, denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Und bei aller Skepsis, die auch ich hatte, bin ich jemand, der Dinge ausprobiert. Und ich habe um diese Gabe gebeten. Und ja, es kommen teilweise Worte über meine Lippen, Silben, die ich halt so nicht verstehe. Und ich denke, das ist genau das, was da beschrieben ist. Und es ist für mich auch eine Hilfe im Gebet. Ich habe das auch sehr praktisch erfahren. Vor ein paar Jahren hatte ich mal äußerst große Schmerzen im Bauchraum und bin freiwillig ins Krankenhaus gefahren. Also wer mich kennt, weiß, dass da muss schon was kommen. Und die haben halt nichts gefunden. Die haben mich da um den Kopf gestellt, von einer Abteilung in die andere geschickt und haben mich erstmal wieder nach Hause geschickt und dann müsste was weiß ich was gemacht werden. Und ja, in meiner Not oder bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, also das konnte ich noch und war eine Dreiviertelstunde unterwegs und wusste nicht mehr, was ich beten soll. Und habe mich im Grunde auf Römer 8, Vers 26 gestützt. Hab gesagt, da steht, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wenn wir ja nicht einmal wissen, worum wir beten sollen oder was wir beten sollen, dann tritt der Heilige Geist da für uns ein. Habe mich da drauf gestellt und habe die Worte, die Silben einfach fließen lassen. Dreiviertel Stunde war ich mit dem Hund unterwegs und naja, ich bin nicht mehr ins Krankenhaus gefahren, ich bin nicht mehr zum Arzt gefahren, ich hatte keine Probleme mehr. Für mich ein ganz wichtiges oder ein Erlebnis, eine Erfahrung mehr, die ich persönlich machen durfte. Nichts, was man übertragen kann. Aber ich mag euch einfach Mut. Geht auf Jesus zu, betet, bittet, habt keine Hemmung. Was kann denn passieren, wenn ihr um irgendwas bittet und ihr kriegt es nicht? Na ja, dann seid ihr genau an der Stelle, wo ihr jetzt auch seid, oder? Meine Erfahrung ist, zu bitten ist gut und der Vater schenkt gerne. Aber genau diese Gabe wurde immer wieder zum Konfliktfall in der Geschichte von Kirche, weil mit Sicherheit auch grundlegende Anweisungen in der Schrift missachtet wurden. Im 1. Korinther 14, Vers 19 steht, da hat Paulus gesagt, aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch die anderen unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Ich denke, wenn er das so betont, dann gab es früher schon einen Konflikt, den die Gemeinde da haben musste. Und irgendwie zieht sich das bis heute durch. Vielleicht musste Paulus mit dem einen oder anderen Vorwurf leben, wo die einen sagten, ey, wir brauchen das mehr im Gottesdienst. Aber er zieht ja ganz klar Stellung und sagt, lieber 5 Worte mit dem Verstand im Gottesdienst als 10.000 Worte in Zungen. Und deswegen werden wir hier auch nichts anderes machen. Wirst du nichts anderes hören. Ich weiß auch nur von wenigen, die Gabe haben, beziehungsweise die sie bewusst haben, persönlich. Aber ausdrücklich möchte ich euch ermutigen, nicht nur um die Gabe, um Gaben überhaupt zu bitten. Vor den Vater zu gehen und einfach zu sagen, schenk mir das, rüste mich aus. Lasst euch beschenken. Also es wäre bestimmt noch viel zu sagen, aber es ist kein Seminar. Was ich sagen will, ist, es hat wenig Sinn, wenn du weißt, was in 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, Römer 12, das sind so die maßgeblichen Stellen, wo ihr das alles findet, steht. Oder wenn wir uns darüber streiten, ob es jetzt 18 oder 29 Gnadengaben geben, die Theologen scheinen sich da gar nicht so ganz eins zu sein, da frage ich doch lieber, wo sind die Menschen mit der Gabe der Heilung? Wo sind die Propheten? Wo sind die Wundertäter? Wo sind die Menschen voller Glauben? oder wo diejenigen, die in der Lage sind, weise und voller Erkenntnis zu raten? Wo sind die Menschen in unserer Mitte mit der Gabe der Geisterunterscheidung? Wo sind sie? Ja, hier, ihr sitzt vor mir. Ihr seid das. Ich bin fest davon überzeugt, dass in den schweren Zeiten, die auf Gemeinde Jesu zukommen, und das ist verheißen in der Bibel, in einer Zeit, in der Kirche auch immer weniger Einfluss hat und Relevanz hat, in einer Zeit mit wirtschaftlichen und ökologischen Katastrophen, dass in der Zeit Gemeinde nichts nötiger braucht als die Fülle des Heiligen Geistes. Und damit auch die Gaben des Heiligen Geistes. Nur durch ihn, also durch Gott selber, werden wir zu Menschen, die Gott ehren. Er macht das. Und dann können wir Gott groß machen. Er wirkt dann durch uns. Das ist mein Wunsch. Und deshalb seid mutig, betet, bittet Gott um Gaben zum Dienst füreinander. Ich mag noch beten. Ja, Herr, und ich sehe all die kostbaren Menschen hier, mit denen du deine Geschichte hast. Ich kann dich nur bitten, dass du kommst und segnest. Ja, dass du uns so veränderst, dass wir mehr erwarten. Dass du uns ein Sehnen ins Herz schenkst. Ein Sehnen nach deinem Wirken. Ein Wirken in unserem persönlichen Leben, in der Ehe, in Beziehungen, in Familie, ja, in der Nachbarschaft, bei Freunden, Bekannten. Dass man das einfach spüren und sehen kann. Dass du die Fülle schenkst. Dass du, Heiliger Geist, kommst und dass noch viel mehr möglich wird, weil du da bist, weil du wirkst. Du weißt, wie nötig wir das brauchen. Ja, und wir denken auch an die, die krank sind. Und ich denke jetzt besonders an Irene, die am Mittwoch die dritte Chemo, glaube ich, vor sich hat. Sei ihr nah, erbarm dich ihrer. Du weißt, wen das alles betrifft. Und ja, danke, dass du dich um so viele Dinge kümmerst. Du weißt auch um die, die in unserer Mitte, die dich nicht wirklich kennen. Dann schenke ihnen Begegnung mit dir. Schenke ihnen Menschen an die Seite, mit denen sie reden können. Gebrauche uns, um sie zu dir zu ziehen. Und du weißt um die in unserer Mitte, die sich was vormachen. Nimm dich ihrer an und schenke Klarheit. Und du weißt um unser Sehnen nach lebendigem Wasser und nach deiner spürbaren Gegenwart. Füll uns da an. Ich danke dir, dass wir beten dürfen. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen. Amen.